Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib. Sie hören Pfarrer Alexander Ebel von der protestantischen Kirchengemeinde. Bing! Und über dem Kopf leuchtet eine Glühbirne auf. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine Comic- oder Trickfilmfigur eine plötzliche Eingebung, eine Idee hat. Dieses Symbol ist international, wird weltweit in Bildgeschichten angewandt und verstanden. Der Gedanke dahinter ist klar. Eine Idee ist so helle, dass sie die Dunkelheit, die den Verstand der Figur bis dahin umnachtete, augenblicklich vertreibt. Das innere Strahlen geht einher mit dem Äußeren, denn meistens zeigt die Figur auch noch ein erlöstes, freudiges Lachen im Gesicht. Die Comicmacher sind gute Beobachter. Wenn jemand zu einer Erkenntnis gelangt, eine Eingebung hat, »Heureka, ich hab's!« ausrufen will, dann ist das fast immer auch äußerlich sichtbar. Nicht gerade durch eine Glühbirne über dem Kopf, aber die Haltung löst sich, Anspannung fällt ab, derjenige lacht oder lächelt wenigstens. Ich sitze an einer kniffligen Aufgabe, grüble über einem Problem, habe ein Rätsel zu knacken und tappe dabei zunächst im Dunkeln. Dann auf einmal fällt der Groschen. Was da passiert, ist zu einer festen Redewendung geworden. Mir ist ein Licht aufgegangen. Eben diese Bildsprache hat schon vor rund 2800 Jahren der Prophet Jesaja fast wörtlich gebraucht. Das Volk ist im Dunkeln getappt, aber dann ist ihm ein Licht aufgegangen. Der Evangelist Matthäus sieht in diesen Worten einen Hinweis auf Jesus Christus. Er ist das Licht, das auch noch den Schatten des Todes vertreibt. Für Matthäus ist diese Zuordnung glasklar. Und es ist noch viel herrlicher, als Jesaja seinerzeit zu hoffen wagte. Gott erfüllt nicht nur seine Verheißung an das Volk Israel, sondern erweitert sie in Jesus auf alle Völker hin. Wenn ein Comiczeichner einen Christenmenschen darstellen wollte, dann müsste er also eigentlich dauerhaft über der betreffenden Figur eine solche hell leuchtende Glühbirne zeichnen. Denn seit Christus in die Welt gekommen ist, leuchtet sozusagen über jedem von uns so eine Glühbirne. Sie beleuchtet deinen Weg, sie erhellt dein Angesicht, sie erleuchtet dich, führt dich durch jede Finsternis deines Lebens. Nehmen Sie sich diese Vorstellung mit und schärfen Sie Ihren neuen, gewandelten Sinn dafür. Da brennt ein Licht über Ihnen, angenehm, erhellend und wärmend. Erinnern Sie sich daran, regelmäßig, immer mal wieder, in guten wie in schlechten Zeiten. Jesus Christus, das war, ist und bleibt Gottes beste Idee für uns. Uns ist ein Licht aufgegangen. Halleluja. Es sprach zu Ihnen Pfarrer Alexander Ebel, Altrib. Hinterlassen Sie nach dem Signalton gern eine Nachricht. Wenn Sie ein besonderes Anliegen haben, können Sie mich im protestantischen Pfarramt erreichen, in Altrib unter der Nummer 398727. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und auf Wiederhören.